Zum 64. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg gab es am 26. Juli im zentralen Arbeiterclubhaus in Pjöngjang ein Treffen der Arbeiter und Gewerkschaftler mit einem Helden der Republik. Daran nahmen teil die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, Arbeiter und Gewerkschaftler. Auf dem Treffen hielt der Held der Republik Park In-ho, Führer des Museums über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg, eine Rede. Er erzählte über den ganzen Verlauf der Aufbringung des bewaffneten Spionageschiffes der USA Pueblo, das für die Spionage tief in die Hoheitsgewässer der DEVK eingedrungen war. Er rief dann die Arbeiter und Gewerkschaftler dazu auf, mit dem revolutionären Geist von Baekdu und Geist des Heimatschutzes, bekundet von revolutionären Kämpfen in allen harten Etappen, in allen Bereichen des Aufbaus eines starken sozialistischen Staates, die Pflicht der heroischen Kim Il-sung und Kim Jong-il-Arbeiter zu erfüllen. Dann gab es einen Auftritt der zentralen künstlerischen Propagandagruppe der Arbeiter des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas.